war einmal ein Junge, arm und klein. Der hatte keinen Freund, war immer allein. Bis er einen jungen Vogel hilflos fand. Er nahm ihn mit nach Haus und hat ihn Andy genannt. Die gebrochenen Flügel hat er ihm geheilt. Mit ihm den Winter lang sein Essen geteilt. Die anderen Jungs, die lachten ihn alle aus. Er glaubte ganz fest an seinen großen Traum. Jim und Andy, die fliegen hoch in die Sterne, zu einem Land in der Ferne, wo alle Menschen sich lieben und verstehen. Jim und Andy, wohin auch immer sie schweben, sind gute Freunde fürs Leben. Jim und Andy. Im Frühling war der Vogel riesengroß. Und eines Tages ging die Reise wirklich los. Der Vogel breitete die weiten Flügel. Der Junge hielt sich fest an ihn, dann flogen sie hinaus. Jim und Andy, die fliegen hoch in die Sterne, zu einem Land in der Ferne, wo alle Menschen sich lieben und verstehen. Freunde fürs Leben.